Kapitel 8 Mörder in Uniform. In Josefow hatte nur ein Dutzend der knapp 500 Männer instinktiv auf Major Trapps Angebot reagiert und sich gemeldet, um nicht bei dem bevorstehenden Massenmord mitmachen zu müssen. Warum waren es nur so wenige Männer, die gleich von Anfang an erklärten, dass sie nicht bereit seien zu schießen? Zum Teil lag es wohl daran, dass das Angebot so plötzlich kam. Die Männer wurden von der Aktion in Josefow völlig überrascht. Sie waren durch nichts vorgewarnt und hatten keine Zeit nachzudenken. Sofern sie nicht spontan auf Trapps Angebot eingegangen waren, hatten sie diese erste Chance vertan. Eine ebenso wichtige Rolle wie die fehlende Zeit zum Nachdenken spielte der Konformitätsdruck. Als Uniformierter identifiziert man sich grundsätzlich mit seinen Kameraden und hat das starke Bedürfnis, sich nicht durch rasches Aus der Reihe treten von der Gruppe zu trennen. Das Bataillon war erst kurz vorher zu voller Stärke aufgestockt worden und viele der Polizisten kannten einander noch nicht gut. Die bei kasernierten Verbänden übliche kameradschaftliche Bindung war noch nicht voll entwickelt. Dennoch bedeutete für jeden, der sich an jenem Morgen in Josefow meldete, dass er sich von seinen Kameraden absetzte und zugab, dass er zu schwach oder feige war. Wer hätte gewagt, sich vor versammelter Truppe bloßzustellen, meinte dazu später mit Nachdruck einer der beteiligten Polizisten. Wenn mir die Frage gestellt wird, weshalb ich überhaupt zuerst mitgeschossen habe, erklärte ein anderer, der nach mehreren Durchgängen schließlich um Ablösung vom Erschießungskommando gebeten hatte, so muss ich dazu sagen, dass man nicht gern als Feigling gelten wollte. Sich gleich von Anfang an dem Auftrag zu verweigern, so fügte er hinzu, wäre etwas ganz anderes gewesen, als zunächst zu versuchen mitzumachen, dann aber nicht mehr schießen zu können. Ein weiterer Beteiligter, der sich eher bewusst war, was wirklich Mut erfordert hätte, sagte einfach: »Ich war feige.« Die meisten der vernommenen Polizisten bestritten, überhaupt eine Wahl gehabt zu haben. Als sie daraufhin mit der Aussage ihrer ehemaligen Kollegen konfrontiert wurden, stellten viele von ihnen Trapps Angebot nicht in Abrede, behaupteten aber, diesen Teil seiner Rede nicht gehört zu haben, beziehungsweise sich nicht daran erinnern zu können. Ein paar der Täter machten den Versuch, sich der Frage nach der eigenen Entscheidungsfreiheit zu stellen, fanden aber nicht die entsprechenden Worte, so als wären sie früher politisch auf einem anderen Planeten gewesen und nun an einen anderen Ort und eine ganz andere Zeit, die der 60er Jahre verschlagen worden, deren politische Wertvorstellungen und dessen Vokabular sich nicht zur Erklärung jener Lage gebrauchen ließen, in der sie sich 1942 befunden hatten. Recht atypisch in der Beschreibung seiner damaligen Einstellung war ein Polizist, der gestand, bis zu 20 Juden umgebracht zu haben, ehe er sich ablösen ließ. »Ich war der Meinung, dass ich die Angelegenheit überwinden könnte und die Juden auch ohne mich ihrem Schicksal nicht hätten entgehen können. Ich muss eigentlich sagen, dass wir uns damals überhaupt keine Überlegungen gemacht haben. Erst in späteren Jahren ist einem eigentlich richtig bewusst geworden, was damals geschehen ist. Vorher hatte ich mir keine Gedanken gemacht. Hinterher kam mir erst der Gedanke, dass das nicht richtig war.« Neben der bequemen, rationalisierenden Erklärung, dass das Schicksal der Juden unabhängig von der eigenen Beteiligung oder Nichtbeteiligung an den Erschießungen auf jeden Fall das gleiche geblieben wäre, entwickelten die Polizisten noch weitere Rechtfertigungen für ihr Verhalten. Die erstaunlichste davon war wohl die eines 35-jährigen Metallarbeiters aus Bremerhaven. »Ich habe mich, und das war mir möglich, bemüht, nur Kinder zu erschießen. Es ging so vor sich, dass die Mütter die Kinder bei sich an der Hand führten. Mein Nachbar erschoss dann die Mutter und ich das dazugehörige Kind, weil ich mir aus bestimmten Gründen sagte, dass das Kind ohne seine Mutter doch nicht mehr leben konnte. Es sollte gewissermaßen eine Gewissensberuhigung für mich selbst sein, die nicht ohne ihre Mutter mehr lebensfähigen Kinder zu erlösen.« Das ganze Gewicht dieser Aussage des ehemaligen Polizisten und die volle Bedeutung seiner Wortwahl werden erst richtig deutlich, wenn man sich die zweite religiöse Bedeutung des Wortes »erlösen« bewusst macht. Wer Menschen erlöst, ist der Erlöser, der Heiland und Retter. Im Hinblick auf die Motivation und das Bewusstsein der Polizisten fällt als eklatanteste Auslassung auf, dass bei den Vernehmungen die Frage des Antisemitismus überhaupt nicht diskutiert wurde. In den meisten Fällen sind die vernehmenden Beamten diesem Thema gar nicht erst nachgegangen, und die betroffenen Zeugen waren als potenzielle Angeklagte aus verständlichen Gründen nicht darauf erpicht, von sich aus erhellende Aussagen zu machen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, wurde die ganze Antisemitismusfrage mit Schweigen übergangen. Eindeutig ist, dass den Polizisten die Sorge um das eigene Ansehen bei den Kameraden wichtiger war als irgendein Gefühl menschlicher Verbundenheit mit den Opfern. Die Juden standen für sie außerhalb des Kreises, in dem man mitmenschliche Verpflichtung und Verantwortung empfand. Eine derartige Polarisierung in Wir und Die, in Kameraden und Feinde, ist im Krieg natürlich die Norm. Auch wenn die Angehörigen des Reserve-Polizeibataillons 101 die antisemitische Doktrin des NS-Regimes vielleicht nicht bewusst übernommen hatten, so akzeptierten sie anscheinend doch zumindest, dass die Juden zum allgemeinen Feindbild gehörten. An diese verbreitete Vorstellung von den Juden als Volksfeinden knüpfte Major Trapp in seiner Rede am frühen Morgen des 13. Juli an. Bei der Erschießung jüdischer Frauen und Kinder sollten seine Männer am besten daran denken, dass zur gleichen Zeit deutsche Frauen und Kinder durch feindliche Bomben umkämen. Wenn sich anfangs auch nur ein Dutzend Polizisten meldeten, um von der Beteiligung an dem bevorstehenden Massaker freigestellt zu werden, so versuchte doch eine weit größere Zahl, sich dem Morden auf unauffälligere Weise zu entziehen oder bat nach Beginn der Erschießungen um Ablösung von den Exekutionskommandos. Wie viele der Polizisten diesen Kategorien zuzurechnen sind, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen, doch dürfte es kaum übertrieben sein, von schätzungsweise 10-20% der eingeteilten Schützen auszugehen. Hauptwachtmeister Hergert erklärte beispielsweise, er habe 5 Männer seines 40-50 Mann starken Trupps von ihrer Aufgabe entbunden. Von der Drucker- und Steinmetz unterstellten Abteilung, aus deren Reihen die meisten der Vernommenen stammten, sind 6 Polizisten bekannt, die nach maximal 4 Erschießungen um Ablösung baten und außerdem ein ganzes Kommando von 5-8 Mann, das geraume Zeit später von seinem Auftrag entbunden wurde. Die Zahl der Männer, die sich dem Massaker auf die eine oder andere Art entzogen, ist also keineswegs gering, sollte aber nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass umgekehrt mindestens 80% der in den Kommandos eingesetzten Polizisten die Erschießungen so lange fortsetzten, bis 1500 Juden aus Josefow umgebracht waren. Auch 20 oder 25 Jahre danach nannten die meisten der Polizisten, die sich der Beteiligung an den Erschießungen früher oder später entzogen hatten, als Hauptmotiv nicht irgendwelche ethischen oder politischen Prinzipien, sondern rein körperlichen Ekel vor ihrem Tun. Angesichts des Bildungsniveaus dieser Reservepolizisten konnte man von ihnen auch nicht erwarten, dass sie in komplexer Weise auf abstrakte Prinzipien Bezug nehmen würden. Doch selbst wenn Äußerungen in dieser Richtung fehlen, heißt das noch nicht, dass bei ihnen der erwähnte Ekel nicht auf menschliche Instinkte zurückging, die der Nationalsozialismus radikal ablehnte und zu überwinden trachtete. Die Männer scheinen sich jedoch des Widerspruchs zwischen dem Wesen des Regimes, dem sie dienten, und ihren eigenen Empfindungen nicht bewusst gewesen zu sein. Dass diese Polizisten zu schwach waren, um mit den Erschießungen fortzufahren, führte im Hinblick auf die Produktivität und die moralische Verfassung des Bataillons natürlich zu Problemen, bedeutete aber nicht, dass die grundsätzliche polizeiliche Disziplin oder generell die Autorität des Regimes in Frage gestellt worden wäre. Tatsächlich war es so, dass Heinrich Himmler in seiner berüchtigten Posener Rede am 4. Oktober 1943 gegenüber hohen SS-Führern die Tolerierung dieser Art von Schwäche persönlich sanktionierte. Er hob den Gehorsam als eine der Haupttugenden aller SS-Leute hervor, meinte aber gleichzeitig, wenn man bemerke, dass jemand mit den Nerven fertig und schwach sei, dann kann man sagen, gut, gehen Sie in Pension. Dass die Polizisten zur Begründung ihres Verhaltens explizit eine politisch oder ethisch motivierte oppositionelle Einstellung anführten, kam relativ selten vor. Einer erklärte, er sei ganz entschieden gegen die Judenmaßnahmen der Nationalsozialisten gewesen, da er als aktives Mitglied der Kommunistischen Partei den Nationalsozialismus insgesamt abgelehnt habe. Ein anderer meinte, als langjähriger Sozialdemokrat sei er gegen die Erschießung der Juden gewesen. Ein dritter sagte aus, er sei bei den Nazis als politisch unzuverlässiger Querulant bekannt gewesen, machte aber keine weiteren Angaben zu seiner politischen Einstellung. Mehrere Polizisten begründeten ihre Haltung speziell damit, dass sie den Antisemitismus des Regimes abgelehnt hätten. Diese Einstellung hatte ich bereits vorher in Hamburg, erklärte ein Landschaftsgärtner, da ich durch die bereits früher durchgeführten Judenmaßnahmen den größten Teil meiner geschäftlichen Kundschaft verloren hatte. Ein anderer Polizist bezeichnete sich als großen Judenfreund, ohne dies weiter zu erläutern. Die zwei Bataillonsangehörigen, die am ausführlichsten darlegten, warum sie eine Beteiligung an den Erschießungen abgelehnt hatten, betonten beide, ihnen sei ihre Weigerung insofern leichter gefallen, als sie nicht auf eine Karriere versessen gewesen seien. So sagte ein Polizist, er habe bei seiner Handlungsweise mögliche Nachteile in Kauf genommen, denn ich war kein aktiver Polizist und wollte auch keiner werden, sondern selbstständiger Handwerksmeister, und ich hatte zu Hause meinen Betrieb. Deshalb machte es mir nichts aus, dass meine Karriere keinen Aufstieg haben würde. Leutnant Buchmann hatte damals für seine Weigerung ethische Gründe angeführt und erklärt, dass er als Reserveoffizier und Hamburger Geschäftsmann nicht wehrlose Frauen und Kinder erschießen könne. Auch er hob bei der Vernehmung jedoch die wichtige Rolle der eigenen wirtschaftlichen Unabhängigkeit hervor und meinte, dass seine Situation insofern nicht mit der seiner Offizierskollegen zu vergleichen gewesen sei. Ich war damals etwas älter und außerdem Reserveoffizier. Mir kam es insbesondere nicht darauf an, befördert zu werden oder sonst wie weiterzukommen, denn ich hatte ja zu Hause mein gut gehendes Geschäft. Die Kompaniechefs dagegen waren junge Leute vom aktiven Dienst, die noch etwas werden wollten. Buchmann bekannte sich aber auch zu einer Einstellung, die von den Nazis zweifellos als kosmopolitisch und judenfreundlich verurteilt worden wäre. Ich hatte durch meine kaufmännische Tätigkeit, die sich insbesondere auch auf das Ausland erstreckte, einen besseren Überblick über die Dinge. Außerdem kannte ich schon durch meine geschäftliche Tätigkeit von früher viele Juden. Praktisch alle Bataillonsangehörigen, selbst die, die sich den ganzen Tag über an den Erschießungen beteiligt hatten, waren über das, was man von ihnen in Josefow verlangt hatte, empört und verbittert. Ein Polizist brachte zum Ausdruck, was viele empfanden, als er Hauptwachtmeister Kammer von der ersten Kompanie zurief: »Ich werde verrückt, wenn ich sowas wieder machen muss.« Aber nur wenige gingen über das bloße Klagen hinaus und entzogen sich zukünftigen Einsätzen dieser Art. Mehrere ältere Polizisten, die Großfamilien zu versorgen hatten, machten sich eine Vorschrift zunutze, nach der sie zum Dienst in Kampfgebieten nur mit ihrer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung eingesetzt werden konnten. Einer verweigerte seine Unterschrift, ein anderer widerrief sein bereits erteiltes Einverständnis. Beide wurden letztlich nach Deutschland zurückversetzt. Am drastischsten reagierte wiederum Leutnant Buchmann, der Trapp um die Versetzung nach Hamburg bat und erklärte, sich ohne dessen direkten persönlichen Befehl nicht mehr an Einsätzen gegen Juden zu beteiligen. Am Ende schrieb Buchmann nach Hamburg und bat, ihn wieder nach dort zu versetzen, da er für gewisse polizeifremde Aufgaben, die seine derzeitige Einheit in Polen durchführe, nicht geeignet sei. Er musste bis November warten, doch dann waren seine Versetzungsbemühungen schließlich erfolgreich. Nicht die ethisch und politisch begründete Opposition einiger weniger war also das Problem, vor dem Trapp und seine Vorgesetzten in Lublin standen, sondern die weitgehende Demoralisierung sowohl derjenigen, die sich bis zum Ende an den Erschießungen beteiligt hatten, als auch der anderen, die irgendwann nicht mehr hatten weiterschießen können. Die Demoralisierung war vor allem eine Reaktion auf das Entsetzliche des Tötungsverfahrens selbst. Wenn das Reserve-Polizeibataillon 101 auch weiterhin Einsatzkräfte für die Verwirklichung der Entlösung im Distrikt Lublin stellen sollte, musste folglich die psychische Belastung der Polizisten berücksichtigt und möglichst verringert werden. Bei nachfolgenden Aktionen wurden zwei wichtige Änderungen eingeführt und, bis auf einige auffallende Ausnahmen, von da an beibehalten. Erstens wurde das Reserve-Polizeibataillon 101 nun größtenteils zur Räumung von Ghettos und zur Durchführung von Deportationen eingesetzt und nicht mehr zu offenen Massakern vor Ort. Dadurch waren die Polizisten nicht mehr unmittelbar mit dem Grauen des Tötens konfrontiert, das jetzt für die aus dem nördlichen Abschnitt des Lubliner Distrikts deportierten Juden in das Vernichtungslager von Treblinka verlagert war. Zweitens wurde das grauenvolle Deportationsverfahren, das durch brutalen Zwang beim Verladen der Opfer auf die Todeszüge und durch die systematische Ermordung der nicht transportfähigen Juden gekennzeichnet war, nun nicht mehr allein von Einheiten des Reserve-Polizeibataillons 101 durchgeführt, sondern meist gemeinsam mit Verbänden der Travnikis, jenen aus den besetzten sowjetischen Gebieten stammenden Hilfsmannschaften, die in Kriegsgefangenenlagern angeworben und von der SS ausgebildet worden waren und denen bei den Ghetto-Räumungen und Deportationen in der Regel die schlimmsten Aufgaben zugewiesen wurden. Der merkwürdige Vorfall von Alexandrow lässt sich in der Tat wohl am ehesten dadurch erklären, dass die psychische Demoralisierung des Bataillons aufgrund der erst wenige Tage zurückliegenden Aktion von Josefow Anlass zur Sorge gab. Wahrscheinlich hatte Trapp vor dem neuerlichen Einsatz die Zusicherung erhalten, dass die Erschießungen diesmal von Travniki-Einheiten vorgenommen würden, und als diese dann nicht eintrafen, ordnete er die Freilassung der von seinen Männern zusammengetriebenen Juden an. Kurz gesagt, hoffte man also, durch eine doppelte Arbeitsteilung jene psychische Entlastung der Polizisten zu erreichen, die für eine effektive Einbindung des Reserve-Polizeibataillons 101 in das Tötungsverfahren erforderlich war. Die Ermordung der Juden sollte größtenteils im Vernichtungslager erfolgen und die schlimmste Dreckarbeit vor Ort sollte man den Travnikis überlassen. Wie sich zeigte, führte diese Änderung dazu, dass die Reservepolizisten sich an ihre Beteiligung an der Endlösung gewöhnten. Als sie kurze Zeit darauf wieder vor der Aufgabe standen, zu töten, wurden sie keineswegs verrückt, sondern entwickelten sich zunehmend zu effizienten und gefühllosen Henkern.